1. Diocese Leid ist ein Psalm von Asaph, der für den Musikmeister bestimmt ist und mit seinen Instrumenten begleitet werden soll. 2. Gott geniest in Juda ein hohes Ansehen, und sein Name wird in ganz Israel auf Grand seiner Taten hoch verehrt. 3. In Salem befindet sich sein heilig Zelt, worin der auf dem Berg Zion sein Fest Wohnung errichtet hat. 4. An diesem Ort vernichtet er die fliegenden Pfeil des Bogen sowie Schilder, Schwerter und all anderen Waffen des Kriegs. 5. Du strahlst in herrlicher Pracht und bist weitaus furchteinflossender als die Uralten Berge, von denen du herabkommst. 6. Die mutigsten Krieger werden ihrer Beut beraubt und fielen in einen tiefen Schlaf, so dass kein einziger von ihnen sein Hans erwerte Diegung haben konnte. 7. So bald du, Gott Jakobs, dein Strafwort aussprachst, starten so wohl die Streitwagen als auch die Förder in einer tiefen Reglosigkeit. 8. Du allein bist wahrhaft furchtgebietend, wer konnte es wagen, wo dir zu bestehen, wenn dein Zorn erst einmal entbrannt ist. 9. Als du dein Urteil vom Himmel herab verkunden leisest, geriet die Erde in furcht und verharrt schließlich in vollkommener Still. 10. Dies geschah in dem Moment, als Gott sich erhob, gericht zu halten und allen Unterdrückten auf der Erde Rettung zu bringen. 11. Sogar der menschliche Sohn muss dich letztlich preisen, da du selbst die heftigsten Wattesbrüche für den Zweck nutzt und einschränkst. 12. Leg dem Herrn, Urim Gott, Gelabde B und erfüllt dies auch gewissenhaft, all Volker in seiner Nahe sollen dem furchtgebietenden Gaben bringen. 13. Ist es, der den Stolz der Fürsten bricht und auf die Könige der Oder ein Tief, furcht zwölf furcht ausübt.